Yo, was geht ab? Ich bin's, Favorite. Ihr hört mein Snippet-Mixtape. Fliegender Teufel, Westside. Yeah. This is not a test. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the US government. 40er hier, Nigga, ich spüre kein Schmerz wie ein Tier, Nigga, hier, Nigga, nix im Hirn. Wenn ich will, fick ich Britney Spears, bis ich stirb. Ich hab Langeweile, spritz mir vier, ich riskier's, Nigga. Wenn ich sterb, bin ich blau. 10 Jahre Hölle, danach werde ich verbaut. Mach den Fernseher ruhig laut, denn ich halt grad ne sehr krasse Rede. Hat wer was dagegen? Zuerst mal paar Schläge. B-Universum, wir gehen mit Allah. Und die Außenmaar sehen's verkehrt rum. Mein Herz pumpt mir mein ganzes Blut in den Schwanz. Janika ist mein Groupie und tanzt für mich. Doch wem guck ich grad zu ner anderen Bitch? Janika, schön, dass du tanzt, doch du kannst es nicht. Komm, Bitch. Und keiner ist so cool wie wir. Du bist wie Easy E, weil du an deiner Schwulen nicht schrimmst. Du Fotz im Knecht, das ist Boss, bleib ich box dich weg. Ey, Megan Fox, ich hab echt nochmal Bock auf Sex. Kopf verpeppt und mein Herz ist verkalt mit dem von Nicole Scherzinger, yeah, Nigga, ey. Du Fotz im Knecht, das ist Boss, bleib ich box dich weg. Ey, Megan Fox, ich hab echt nochmal Bock auf Sex. Kopf verpeppt und mein Herz ist verkalt mit dem von Nicole Scherzinger, yeah, Nigga, ey. Ist ein Hurensohn ständig auf Pepsi. Ich kenn diesen Kudel nicht, er muss hier weg. Meine Gang ist so skrupellos, wir hängen in der Blackstreet. Immer wenn wer fußen muss, denk ich an Catherine Action. Ich release riesige Hits. Ich bin der Größte, der Schönste. Du siehst mich im Videoclip und er schießt dich wie Slick. Und wenn nicht, würde ich dich töten. Ey, Fasslan, es ist der Staatsfeind. Kennst du aus dem Casino Abspann? Ich blas 3 Schwänze. E.T. kann jetzt rappen und nennt sich Lil Wayne. Ey, ich hab keine Zeit für so Fans wie Drake. Scheiß auf Freundschaften, ich kauf mir dein Feature. Du muckst auf und wirst dann verbaut wie Anita. Shoutout an Dieter, richtig geile Mucke, Bullenspaß. Fick deine Mutter, du Nut. Du willst sein wie wir, bleib besser wie du. Es ist Faith, yeah, es ist Reen 2, wie cool. Kann ein Mensch bitte sein? Gangster for life, get Gangster for life. Du willst sein wie wir, bleib besser wie du. Es ist Faith, yeah, es ist Reen 2, wie cool. Kann ein Mensch bitte sein? Gangster for life, get Gangster for life. Muskelshirt, weiß, Bandana, ein Babyblau. Heute Nacht geh ich aus mit Jamies Frau. Fick die Platz, ey, scheiß auf Grip. Sie geht richtig ab, er weiß von nix. Es ist Ruhrpott, Business, Porno, Mafia. Furzende Bitches und Huren, die ich fick. Du bist ein arschgefickter Satanist. Doch war schon schwul, als die Uhr noch tickte. Kriegst ein paar Schellen vor dem Geldautomat. Färbt der Hände, glotzt die ganze Weiberwelt auf den Arsch, ist wahr. Der Upper Class Businessman. Ich kill mit einem Klatsch 8 Satanistinnen. Ich bin gerade in Form und in Rage. Ein Box auf deine Nase, yo, Hase verloren. Scheißegal, Bitch. Nix chillen, heute sterben mehrere Leute. Ich will ein Teufel werden, yeah. Okay, die nächste Kugel trifft. Du und ich ist nicht stupid, Bitch. Hure, verpiss dich, mein Ruf ist gefickt. Geh schnell, sonst hast du gleich Blut im Gesicht. Ein Klatsch, du machst Looping, it's nicht. Groupie Kids geben sich für älter aus. Ich fix sie durch und hoff, sie hält das Maul im Elternhaus. Der Mond ist finster und manche von euch sind so doof, man könnte echt meine Pfote dahinter, was? Okay, seit 17 Jahren werde ich unterjocht und bei bisschen Palaber kommen 100 Kopfs um. Wen wundert's noch, ey? Ich darf nicht zum Zahnarzt, dein Mädel küsst mich auf den Mund und kotzt dumm. Ich höre Eminem und mach die Mucke nach. Wie lustig war's bitte, als meine Spaß die Mutter sprach. Was ist los, Savage? Ich komm auf dein Gig, snifft das Stoff. Blicken lässt du dich nicht, Pep ist Gift, du schickst paar Kopfs. Verfickter Schmock, du Petze Ratte, du allerletzter Extra Dreckskanacke. Fress mal Kacke, während ich das will. Danach musst du Hero nehmen, sonst werden wir dich killen. Ich droh dir mit B und C Ärger, den du nicht willst. Du drohst mir mit Beyoncé, ich kläre diese Milch. Ich bin ein Crackschrank, sexkrank, extra lang. Ist mein verpippter Schwanz, der steckt neben der Ex vom Trump, Nigga. Faith ist nicht weit, heißt die Hexen sind nah. Ecstasy, Acid und Sekten-Islam. Kein Geld, du kannst den Kätzchen bezahlen. Meine Welt, Action, Dram, echte Gefahren. Hier rappt nicht, wer es kann, nein, hier rappt, wer es darf. Ein Recht hast du nicht, also rap nicht, Savage. Faith Gang, wir sind dein mächtiger Clan. Wann ist die Zeit, Nigga? Jetzt, Nigga, bam! Es ist safe auf der Autobahn, richtig am Rasen. 200 km/h, ich saufe Whisky im Wagen. Ich fick diese Hasen, die haben nichts hier zu sagen. Nigga, mir kann 50 einblasen. Vom Arsch treten sind die Füße geschwollen. wollen. Heute nur noch am Rumficken, früher am Keulen. Grüße Nicole, yeah. Süß ist der Boy, typisch deutsch. Noch immer auf der Autobahn, ihr werdet überrollt. Kein drittes Auge, dicke Plauze. Dre tickt gleich aus, Nigger Schnauze. Ich besaufe mich mit Alkema, du musst wissen. Ich werd alt, ich werd immer faltiger, ich muss pissen. Leider stört der Alk, also halt, Nigger. Es ist Faith. Halb weiß, halb Nigger. Ich bin hässlich und fick nur auf Ecstasy. Tripp in jedes Hexengesicht. Ich bin in einer Sekte mit Slick. Faith ist nicht weit, heißt die Hexen sind nah. Ecstasy, Acid und Sekten-Islam. Kein Geld, du kannst den Kätzchen bezahlen. Meine Welt, Action, Dram, echte Gefahren. Hier rap nicht, wer es kann, nein, hier rap, wer es darf. Ein Recht hast du nicht, also rap nicht, Savage. Faith Gang, wir sind dein mächtiger Clan. Wann ist die Zeit, Nigger, jetzt, Nigger? In den 60er Jahren wärst du die Eins geworden. An der Macht war nur Hurensöhne, scheiß auf Ordnung. Frei von Sorgen und richtig reich würdest du sein. Es ist 2018 und ich die Eins. Lambo blau, Rambo geht auf mein Kommando drauf. Und du bist krank, blank wie Sau. Stehst an der Bude und tankst dich drauf. Dein Problem, du bist uncool, Hurensohn, ganz genau. Schlanker Bauch, Hals, Maul, Schlampe, saug. Als saufen und geil sein auf andere Frauen. Das ganze Land versank im Chaos. Doch dann kam ich und machte alles anders, wow. Es ging um Bitches, ein Kampf um Raum in Zeit. Panzerfaust, falls irgendwer mich ansaugt. Angst und Neid, Liebe und echter Schmerz. Sex und Zärtlichkeit, riesiges Hexenherz. Du bist mein Erzfeind, ich schieß, du verreckst zuerst, ist ernst gemeint, yeah. Wer macht mich radikal nach? Kapital Bra sagt, wer ist dein Papi Savage? Megan Fox, ich pack dir einen Arsch, yeah, Bitch, ich begrab dich, was gewinnt dieser Spaß? Ich lass die Hexen singen und danach hab ich Sex und stink. Faith besser, wer du wäschst, stimmt. Ich stech dich, Kind, plan ein Comeback komplett in Pin. Ey, Mel, wie's du? Du bist hässlich und schlecht geschminkt. Setz dich hin, du bekommst Käfer ins Ring. Du hast was zugenommen, bist fett. Und besser nimm ne Pfefferminz, du stinkst aus dem Maul. Faith is King, Frauen denken dran und fingern sich drauf. Werden bewusstlos und erinnern sich kaum. Wie ich an die Party von letztens. All die Schwarzen sind ätzend. Nigga, Faith, ich häng mit Nazis und Hexen. Ich rappe durchschnittlich, ich singe schlecht. Trotzdem nenn ich mich King of Rap. Immer auf Pep, außer wenn ich Dinger fest, Nigga. Was ich tue, die ganze Welt ist geschockt. Wie von Kälte, ich bin so cool, du hältst mich für Gott. Wegen Selfmade, früher war L wie ein Boss. Er hörte das mit Faith und Fox und schoss sich selbst in den Kopf. Alle Hälse gestoppt mit Geld. Es ist Faith, ich seh ein Foto von mir mit meinen Eltern und kotz. Kein Verhältnis, kein Bock, keine Zeile mehr. Wie egal es mir doch wär, wenn ihr beide sterbt, yeah. Heute mit Melanie, schnelles Team. Morgen dann mit Hella Street, die Bitch, der ich besorge, ist mir relativ egal, yeah. Faith, ich mache Welle wie Wahl. Hier, du kommst nicht an mein Konto, stand ne kellertiefe Zahl. Ey, yo, alle NSA-Camps, die mich sehen aus. Ich schau dir deine Zähne statt ein Mixtape raus. Bitch, geh bau. Du legst dich mit dem Teufel an, verlierst den Kampf. Du legst dich einmal mit dem Teufel an und stirbst daran.